Yeah, noch 4 Stunden bis zur Albumabgabe. Fühl mich mit der Platte, als besäße ich ne Schatzkarte. Gerade aus Berlin zurück, 600 Kilometer, lila Scheine, keine Blüten, Bitch, ich bin kein Biolehrer. Und irgendwo dazwischen steckt ein gelber Schein. Rap den letzten Song unter Zeitdruck in meinem Keller ein. Alles, was ich hab für diese Scheiße hier vernachlässigt. Ich hab leider keine Zeit für deine Sprachmessage. Wenn der Song hier durch ist, erstmal eine Schlaftablette. Lasse mich massieren, eingeölt wie eine Fahrradkette. Da draußen 1000 kleine Shindys, aber keiner wie ich. Es ist nicht schwer, es auszugeben, wenn es leicht verdient ist. Seit Monaten nur unterwegs am Ballen, keine Pause. Wo immer meine Yeezy stehen, ist mein Zuhause. Ich hab Haus in Heats von Valentino Garavani. Das hier hat mit Deutschrap nichts mehr zu tun, frag Lars Abi. Yeah, meine Welt ist bunter als das Neonlicht. Ich hab Kratzer von ihren High Heels auf dem Ledersitz. Werde öfter angerufen als das Telequiz. Nenn mir einen deutschen Rapper, sonst der Millionärin fickt. Ich sprech ner Bloggerin das Herz, sie schreibt ein Schmähgedicht. Sitz im Restaurant vor Immobilienhain, Meeresblick. So soll und D ist auf den Ex-Benedikt. Ich frag mich, was das für ein Leben ist. Das ist wie beim V-Neck, nur ein kleiner Ausschnitt zur Soundtrack. Guck aus meinem Fenster, das ist Cloud Rap. Down Bed, größer als das Outback. Und bis ich hier auscheck, verfüg ich über Hausrecht. Ultra Boost gibt es nicht im Outlet. Triple White fickt den Preis. Ich krieg sie unter der Hand, Mauspad. Scheiß auf einen neuen Bugatti, denn bis man mich aufweckt, sitz ich in nem Lamborghini Countach. Ich war so viel unterwegs, ich kenne jeden Rastplatz. Peace an Sonny, Ari, Momo, Ganji, Ali, Ahmad. Peace an Jockey, Vincent, Nico, JJ, OZ. Es steht Freitag, der 11. auf der Rolex. Ich mach für mein Team die Türen auf, wie ein Kavalier. Peace an Okan, Josse, Brim, Lars und Bahadir. Peace an Adi, Ali, Alex und an Charlie Aqua. Ich renn das Game und sammle Geld ein wie ein Mario Brother. Gott weiß, wie ich gewartet hab auf diesen Tag. Ein Rummel um mich, als wär ich ein Riesenrad. Gott sei Dank hab ich beim letzten Outro-Track die Zeit nicht gestoppt. Was kommt nach dem 31. Stock? Weiß nicht, ob ich fliege oder falle, doch ich springe. Ich bin fertig, hör das Kratzen aus meinem Hals in meiner Stimme. Drück die letzte Kippe aus auf der Espresso-Untertasse. Der Traum hält lebenslang, Finger auf die Schlummertaste.